1. Diocese lie der Liebe ist ein Unterweisung der Korrekite für den Musikmeister, die nach der Melodie Lilien vortragen wer den Soul. 2. Mein Herz ist erfüllt von einer edlen Botschaft, warend ich mein Werk dem König widme und mein Zunge so flink wie die Feder einzufahren in Schreibers einsetz. 3. Du bist der ansehnlichste unter allen Menschen, und die Dane Wert voller Anmut sind, hat Gott dich für all Ewigkeit gesegnet. 4. Lege Dane Schwerten die Seat, du Machtiger Held, und sehe dich in Danem vollen Glanz und Dane beindruckenden Hoheit. 5. Sie erfolgreich in den Kampf für die Wert der Wahrheit, demat und gerechtig Keat, damit Dane rechte Hand dich zu Orsagewohnlichen Taten führt. 6. Dane fail sind geschafft, so das Volke unter den Herrschaft fallen und die Feinde des Königs ihren Mut verlieren. 7. Dein Thron, O Gott, bestet für immer und ewig, denn das Scepter deines Reichs ist ein Symbol für Volkamin Gerechtigkeit. 8. Weil du die Gerechtigkeit liebst und das Unrecht verabschust, hat Gott dich mit dem all der Freude gesalbt und dich über den Gefahrten erhoben. 9. Dein Gewander duften nach Murray, Allo und Cassia, waren dich die Klang der Seiteninstrumente aus den praktischen Elfenbeinpalasten erfreuen. 10. Dr. von Königin befinden sich in deinem Gefolge, und zu deiner rechten State die Königin, geschmackt mit feinstem Gold aus Offer. 11. Hor nun, mein Doktor, betracht die Situation genau und schenk mir Gehor, indem du dein Igenes voken das Haus deines Vaters hinter dir last. 12. Wenn der König von deiner Schönheit fasziniert ist, solltest du im Huldigen, der nun dein Herr ist und dir vorstet. 13. Sogar die Bewohner von Tyrus werden mit kostbaren Geschenken kommen, und die wohlhabendsten Bürger des Volks werden besuchen, den Gunst zu gewinnen. 14. Die Königsdoktor erscheint in ihrer ganzen Pracht im Inneren des Palasts, wo Bayer gewohnt Kunstvoll mit Goldfaden durchwebt ist. 15. In Farbenfroh bestickten Kleiden word sie zum König geführt, gefolgt von ihren Gefahrtenen, die ebenfalls in den Gegenwart gebracht werden. 16. Unter großem Jubel und allgemeiner Freude werden sie herangeführt, bis sie schließlich den Palast des Königs betreten. 17. An die Stelle deiner Vorfahren werden den Sohn treten, die du als Fürsten über das gesamte Land einsetzen wirst. 18. ICH word dafür sorgen, das dein Name in allen kommenden Generationen bekannt bleibt, weshalb die Volke dich für immer und ewig preisen werden.